Ich Bölle, Michael, Claudia und Bohne. Kennt ihr unseren neuen Abenteuer schon? Nein, noch nicht? Na dann aber ab zum Bohnen. Also das hat heute mal wieder großartig geklappt. Es ist eine feine Sache, wenn der ganze Club mitarbeitet. Diese Art von großer Funkübung bringt uns eine Menge von wichtigen Erfahrungen. Sei nicht traurig, Delfin, dass du den Schnitzer mit dem 10 bis 20 Ruf gemacht hast. Wir haben uns gegen die anderen Gruppen wirklich gut behauptet. Es ist kein Wunder, dass mir immer die dümmsten Fehler passieren. Immer darf ich nur als Anhängsel von einem der großen Funkfüchse am CB-Funk teilnehmen. Ein eigenes Funksprechgerät für mich. Anhängsel, dass ich nicht lache. Liebe Schwester, wir kommen doch sehr gut mit den drei Geräten aus. Und im Übrigen kannst du nicht behaupten, du seist kein gleichberechtigter Funkfuchs. Außer wenn die Herren nachts ohne mich auf Erkundung gehen. Das ist doch längst vergessen, hoffe ich. Wie lange dürft ihr heute wegbleiben? Der große Häuptling hat uns bis 22 Uhr freigegeben. Schließlich können wir in den Pfingstferien ausschlafen. Old Man hat mir das auch erlaubt während der paar schulfreien Tage. Heute Abend hat er auch keinen Bereitschaftsdienst. Ich denke, er wird wunderbare Mahlzeiten vorbereiten für die Feiertage. Gut, dann können wir uns ja Zeit lassen für den Heimweg. Schaut bloß mal den Mond an. Der spiegelt sich geradezu auf Bömmels rotem Haupt. Tomatenblond ist er, hat einer aus der 12. Klasse zu ihm gesagt. Nur kein Neid, weil du bloß weizenblond bist. Die vier Funkfüchse schlendern am Waldrand durch den warmen Abend auf die Papageiensiedlung zu. Links von ihnen taucht der hohe Drahtzaun auf, der das alte Zechengelände abschirmt. Die Schachtanlage wird abgebrochen. Noch liegen riesige Rohrleitungen, Kessel, Ventilatoren und andere Gerätschaften herum. Gespenstisch blitzt alles im hellen Mondlicht. Hey, was ist das? Was soll sein? Leere Fensteröffnungen. Denn schließlich... Da, ein Lichtschein. Sicher, der Wärter auf dem Abendrundgang. Also bestimmt nicht der. Wisst ihr, der geht doch niemals ohne Hund. Und der hat doch eben noch vorne am Vierten aus wie im Schlaf gebellt. Ey, still mal. Wir benachrichtigen den Wächter. Der kann die Polizei rufen. Also ich finde, wir sollten lieber selber nach dem Rechten sehen. Einfach durch den Zaun klettern und nachsehen. Aber doch nicht schon wieder Detektiv spielen. Dann sitzen wir nämlich bald wieder in der Tinte. Können wir uns nicht wenigstens einmal heraushalten? Hast du die 1000 Mark vergessen, die wir von unserem Playboy für die Aufklärung der Autozerstörerei bekommen haben? Wie könnte ich? Schließlich ist unser Reisekonto davon und von der Prämie für die Ergreifung der Bande beim Juwelendiebstahl schon ganz ansehnlich. Also sehen wir nach. Aber eins sage ich euch, wir müssen unbedingt pünktlich zu Hause sein. Das sind noch genau 54 Minuten. Also hier müsste sich doch eine dünne Stelle im Zaun finden. Lass mich mal machen. Wenn erstmal ein Draht lose ist, kann man so einen Zaun auftrennen wie ein altes Strickzeug. So. Nicht einfach, für einen wohlgenährten Menschen hier durchzukommen. Leise, dieser Kies knirscht ja toll. Der Lichtschein ist immer noch im Maschinenhaus. Ich möchte wissen... Wer sind denn diese beiden gesehen? Meine Güte, da scheint noch einer zu sein. Beim Pförtnerhaus. Ein Glück, dass wir nicht stehen geblieben sind. Da wären wir ja sofort aufgelaufen. Das ist Wächter leise, geht. Such, Rektor, such! Halt, Hector, hierher! Du reißt mich ja um! Hector hat den Wächter umgerissen. Der sollte die Leine loslassen. Hoffentlich bekommt er nicht unsere Gerüche in den Hals. Jetzt ist der dünne Kerl durch den Zaun geflutscht. Und den Dicken wird's wohl erwischen. Was Hector wohl mit ihm anfängt? Anscheinend hat Hector ihn gepackt. Nein, nun ist er auch in Sicherheit. Haut ab, ehe der Hund sich unverfährt annimmt. Also ich bin das Schnellste. Rennt ihr zum Loch zurück, ich werde den Hund ablenken, falls nötig. Ja, jetzt los. Der Hund rennt immer noch am Zaun entlang. Er hat noch die Fährte vom Dicken in der Nase. Das war nicht vorgesehen. Jetzt wird der Hund doch hinter Claudia, Michael und Birne herrennen. Naja. Hey, Hector, hierher. Tatsächlich läuft Hector jetzt auf Bohne zu. Der legt sein schnellstes Tempo vor, schlägt einen Haken und eilt auf das verschlossene Tor der alten Zeche zu. Bestimmt wird er es leicht schaffen, hinüberzuklettern. Fass, Hector, fass! Gratuliere. Dieses Abenteuer hast du hier wohl unbeschadet überstanden. Unbeschadet? Dreh dich mal richtig um, Bruderherz. Was leuchtet denn da so hübsch im Mondschein? Mir scheint, Hector hat deinen Allerwertesten freigelegt. Junge, das ist ein ganz schöner Kratzer. Der muss behandelt werden. Tollwut und so, Wunschstarrkrampf. Und ich wundere mich, dass es hinterrücks so kühl ist. Naja, gegen Tetanus bin ich übrigens erst im Winter geimpft worden, als ich in deine Schlittschuhe gefallen bin. Vielen Dank, Bohne, für dein Ablenkungsmanöver. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte der Hund einen von uns geschnappt. Hast recht, Bohne, entschuldige. Wir sollten jetzt wohl lieber abhauen, denn Wächter Leisegang hat bestimmt längst die Polizei armiert. Was meint ihr? Ob die drei bunten Metalle gestohlen haben? Nee, ich weiß nicht recht. Aber vielleicht haben sie wichtige Maschinenteile gesucht und haben deshalb den Hintereingang des Maschinenraums geöffnet. Stimmt, sie hatten sogar einen Schlüssel. Sind die Maschinen dann noch nicht alle abtransportiert? Also doch, Buntmetall. Das bringt viel Geld, glaube ich. Vater Jeitz steht schon wartend vor der Haustür, als die Funkfüchse um die Ecke kommen. Feuerschopfiger Funkfuchs führt fachkundige Freunde. Pfandfunkspiel, freudige, fähige Figuren, fürtreffliche Funkverbindungen. Guten Abend, Vater. Guten Abend. Es war prima, Herr Jeitz. Wir haben einen tollen Funkverkehr abgewickelt und wieder einmal viel dazugelernt. Bömmels Vater, auch Old Man genannt, ist der eigentliche Initiator der Funkfüchse gewesen. Seine ausgezeichnete Feststation mit der optimalen Antenne auf dem flachen Bungalowdach war in CB-Funkerkreisen berühmt. Und durch Bömmel sind auch die übrigen drei Freunde aufs Funken gekommen. Wann fangen Sie mit dem Funkbetrieb an? Pünktlich um 10. Vorher hat mein Freund keine Zeit. Dürfen wir mal wieder zuhören? Vielleicht morgen? Oh ja. Ja, gern. Meinetwegen auch schon heute. Vielen Dank, aber wir müssen pünktlich zu Hause sein. Ja, also dann bis morgen Abend. Schlaf gut. Gute Nacht, Herr Jeitz. Gute Nacht, Bömmel. Morgen früh pünktlich bei mir. Ist klar. Gute Nacht. Was habe ich gesagt? Pünktlich wie die Maurer. Gott sei Dank. Es ist für mich beinahe unerträglich, Mutti und den großen Häuptling immer wieder anschwindeln zu müssen. Wieso, brauchst du ja nicht? Und wenn wir wirklich morgen Abend auf dem Zechengelände nachsehen, gehen wir auch zu Bömmels Vater, um ihm bei der Abwicklung seines Funkverkehrs zuzuhören. Michael trennt sich heute nur ungern von Claudia. Ha, kein Wunder. Ihre langen blonden Haare glänzen im Mondlicht ziemlich verführerisch. Am nächsten Morgen geht das Gespräch bei Michael da weiter, wo es am Abend vorher aufgehört hat. Ich bin sicher, dass die drei heute Abend wiederkommen. Schließlich haben sie den klappernden Sack mit Buntmetall liegen lassen. Aber den hat Wächter Leisegang doch bestimmt inzwischen gefunden. Ich glaube nicht, dass der Wächter sich besondere Mühe gegeben hat. Er wird froh sein, dass er die Eindringlinge mit seinem Hund verjagt hat. Er weiß ja ohnehin nicht, wo der Sack ist. Er hat die beiden, den dicken und den dünnen, ja nur wegflitzen sehen. Aber wir wissen, wo er ungefähr ist. Wir könnten ja vielleicht heute Abend nachsehen und abwarten, ob die Bande wiederkommt. Oh ja. Und was sollen wir den Eltern diesmal wieder vorerzählen? Die Wahrheit natürlich. Schließlich sind wir von Bömmels Vater eingeladen worden, seinen Funkverkehr zu beobachten. Wirklich könnten wir dazwischen eine eigene kleine Funkübung veranstalten und rasch am Zaun vom Bergwerk nachsehen, was anliegt. Herr Jeitz ist in der Zeit so mit seinen Funkkontakten befasst, dass er es gar nicht merkt, wenn... Das finde ich nun wieder Herrn Jeitz gegenüber nicht fair. Dann bleib doch am besten ganz zu Hause, damit dein zartes Gewissen nicht strapaziert wird. Ach nee, damit ihr wieder allein losziehen könnt und... Die Freunde verbringen viel Zeit damit, den Abend genau zu planen. Um 20 Uhr treffen sie sich wieder bei Bömmel und seinem Vater. Für den Beginn des Funkverkehrs ist es jetzt noch zu früh für Old Man Jeitz. Aber er hat als hervorragender Koch wieder einmal eine Überraschung für seinen Sohn, der leidenschaftlich gern isst, und dessen Freunde parat. einen wunderbaren Pudding mit echtem Waldmeister. So, schnell abräumen und dann rauf in meine Funkbude. Geht schon vor, ich komme gleich nach. Es hat herrlich geschmeckt. Mensch, dein Vater hat ja wieder neue QSL-Karten bekommen. Da weiß er immer, was er für tolle Funkverbindungen bekommen hat. Schaut mal hier, eine Überreichweite. Hier, Portobello in Italien. Darauf ist er mächtig stolz. Da stehen ja auch alle technischen Daten drauf. Wie Uhrzeit, Lautstärke und so. Toll. So, dann wollen wir mal. Delta Kurfürst 7 ruft Becher Zero. QRV. Roger. Herr Jeitz hat schnell einen tollen Funkkontakt zur 40 Kilometer entfernten Kreisstadt. Die Funkfüchse benutzen die Gelegenheit, um sich leise für kurze Zeit zu verabschieden. Sie wollen eine kleine Funkübung machen, wie sie sagen. Denn anscheinend sei es das richtige Wetter für erstklassige Weitverbindungen. Nun wollen wir uns das alte Maschinenhaus genau betrachten. Ich nehme das Mofa und fahre hinten rum. Neben der Weißdornhecke, die bis nah an den Zaun heranreicht, treffen wir uns. Und seid vorsichtig. Mhm. Gut, bis gleich. Gut, dass es nicht weit ist. Da seid ihr ja schon. Ich glaube, da hinten kommt ein alter, schwacher Motor angetuckert. Da, seht ihr die Scheiben da? Volle Deckung. Und da will sicher nur einer seine Oma besuchen. Das sieht ja aus wie ein Postauto. So eins, was Pakete rumfährt. Aber das Posthorn ist übergepinselt. Man kann solche Autos kaufen, wenn die Post sie ausrangiert. Der Dicke und der Dünne von gestern Abend. Alles klar, Bastian? Also pass auf, ich kann die Stelle, an der ihr die Kiste rauswuchtet, gut von hier aus mit dem Feldstecher erkennen, ja? Sobald ihr mit ihr am Zaun seid, rausche ich heran und ihr schmeißt die Kiste hinten rein. Alles klar, Bastian. Also, los, mach keinen Mist. Wenn die Kiste nicht mitkommt, sind wir im Eimer, klar? Himmel und Claudia, ihr bleibt hier auf Wache. Notiert die Nummer und so weiter des Wagens und bleibt mit der Handgurke auf Empfang. In Ordnung, Maike. Wir dürfen nicht an dieser Seite des Zauns entlanglaufen, sonst sieht uns der mit dem Fernglas. Wir müssen hinten rum. Wie kommen wir durch den Zaun? Hier ist ein Loch. Und der Fahrer des kanariengelben Vehikels kann uns hier auch nicht sehen. Das Maschinenhaus liegt jetzt etwa noch 80 Meter von Michael und Bohne entfernt. Leise schleichen sie sich zur Hinterfront. Die ausgedienten Teerkocher, Feldbahnloren und dicke Tonrohre geben ihnen willkommene Deckung. Funkfuchs 2 und Fuchs 1. Wir haben die Ausgangsposition erreicht. Roger. Fuchs 2 und Fuchs 1, wir dringen weiter vor, bis wir die Hintertür des Maschinenhauses voll im Blickfeld haben. Roger. Fuchs 1 und Fuchs 2, ruhig, die können gefährlich werden. Schieße. Da, sie kommen schon wieder aus der Tür heraus. Die Kiste muss ja irre schwer sein. Die müssen sie jetzt bis zum Zaun schleppen und sie dann durchwuchten. Fuchs 2 und Fuchs 1, verfolge sie, wenn du kannst. Du kannst Michaels Mofa nehmen. 1 und Fuchs 2, ich nehme Mofa, Roger. Aufpassen, Observation sofort abbrechen, wenn sie Lunte riechen. Roger. 1 und Fuchs 2, geht klar, schieße. Wir müssen näher ran, damit wir die Burschen erkennen können. Nanu, der wird ja allein los. Die beiden anderen gehen zurück zum Maschinenhaus. Der Dünnmann schließt nochmal auf. Sie müssen ja was Wichtiges vergessen haben. Jetzt geht's aber rund. Wenn Hector sie schnappt, gibt's eine schlimme Holzerei. Ich denke, wir werden dem Wächter helfen müssen. Lass mal bitte die Flöhe husten, Hector. Ist doch nicht zu sehen. Meine Lampe ist wirklich hell genug. Ja, was hast du bloß? Wieder das Maschinenhaus? Na gut, sehen wir nach. Halt! Stehen geblieben oder schieße! Oh wei, es geht schief. Die beiden gehen auf den alten Mann los. Hoffentlich verletzen sie ihn nicht ernstlich. Komm, wir müssen leise Gänge und dem Hund beistehen. Bitte Hilfe! Hilfe! Die Burschen sind abgehauen. Sind sie verletzt? Wunder, das Nasenbluten. Ist gut, Hector, gib Ruhe. Die beiden wollen uns nur helfen. Hey, Michael, was ist los? Komm durch den Zaun. Wir müssen Herrn Leisegänger unseren Hund versorgen. Ja. Mit Hilfe von Michael, Bohne und Claudia gelangen Herr und Hund zurück ins Pförtnerhäuschen. Aufatmend lässt sich Wächter Leisegänger in seinen Polsterstuhl fallen und trinkt gierig einen Becher von seinem heißen Kaffee. Ich glaube nicht, dass Hector was gebrochen hat. Das scheint mir eine Prellung am rechten Vorderlauf zu sein. Das tut manchmal mehr weh als ein Bruch. Ich mache ihm einen feuchten Verband. Ich gehe mal eben an die frische Luft. Funkfuchs 2 und Fuchs 1, bitte kommen. Funkfuchs 2 und Fuchs 1. Wir haben eben den Hund des alten Wächters verpflastert. Der Wächter hängt sich jetzt ans Telefon und ruft die Polizei. Claudia wird ihm erzählen, dass wir das Getümmel hörten und deshalb auf das Zechengelände gelaufen kamen. Leisegänge ist uns sehr dankbar. Er meint, die Burschen hätten ihn böse verwalt, wenn wir nicht dazwischen gekommen wären. Roger. Ich habe den Kommandienwagen bis zum Stadtrand gefährt und ihn dann verloren. Sagt der Polizei nicht davon, dass wir die verfolgt haben? Natürlich nicht. Wir sind nur zufällig bei unserem Funkspiel hier vorbeigekommen. Roger. Wo sind die beiden Burschen? Abgehauen und in welche Richtung? Fuchs 2 und Fuchs 1. Hast recht. Sie sind die Straße runter und in nördlicher Richtung verschwunden. Sicher in derselben Richtung, in der das Postauto verschwunden ist. Bleib noch da. Vielleicht kommen sie ja wieder bei dir vorbei. Dann kannst du ihnen folgen. Okay, ich werde aufpassen und mich wieder melden. Ich muss Schluss machen. Die Polizei kommt. Wenn du in der nächsten Viertelstunde nichts bemerkst, kommst du zurück. Während Michael, Bohne und Claudia den Bemühungen der Polizei zusehen, versteckt sich Bömmel. Die Polizisten finden den am Abend vorher abgestellten Sack mit Buntmetall und beruhigen den Wächter. Bömmel muss nicht lange warten. Der Dicke und der Dünne kommen bald und bewegen sich auf die Baracken zu, in denen früher Arbeiter des Stahlwerkes Unterkunft gefunden hatten. Funkfuchs 2 und Fuchs 1, höre dich. Die Polizei ist eben fort. Dick und Dünn sind zu Hause gegangen, die vor dem Stahlwerk steht. Dort hat sich Dünn verabschiedet und ist jetzt auf einem Loch abgebraucht. Dick sei hier zu wohnen. Komm jetzt zu euch, Lüge. Es wird höchste Zeit für die Freunde, zu Old Man Yates zurückzukehren. Mit Wächter Leisegänger verabreden sie sich für den nächsten Morgen. Sie möchten so gern einmal das ausgeschlachtete Zechengelände, den alten Förderturm und die Räume der Direktion sehen, haben sie dem alten Mann gesagt. Und der will auch gern den jungen Leuten ihren Wunsch erfüllen. Schön, dass Wächter Leisegänger beruhigt ist. Aber natürlich war das Buntmetall nicht der Zweck der Diebestour. Schließlich haben sie ja die schwere Kiste abtransportiert und den Sack mit Buntmetall liegen lassen. Eine merkwürdige Geschichte. Ich denke, Buntmetall bringt viel beim Verkauf. Ja, ob sie damit eine falsche Fährte legen wollten? Und das wäre ihnen ja auch gelungen. Weder der Wächter noch die Polizisten erwarten weitere Tätigkeiten. Was haben die beim zweiten Gang ins Maschinenhaus gesucht? Eben. Jedenfalls wissen wir, dass der Dicke in der Arbeitsbaracke wohnt. Wir werden das alte Postauto immer wieder erkennen. Wenn wir es irgendwo auswendig machen könnten, würden wir vielleicht auch die abtransportierte Kiste finden. Na, da seid ihr ja endlich. Ich warte schon eine Viertelstunde. Oh, wir haben uns bei unserem Funkspiel weiter von hier entfernt, als geplant war. Dabei gerieten wir in die Nähe des alten Bergwerkgeländes und wurden Zeugen eines Buntmetalldiebstahls. Wie stellt ihr das bloß immer an, ständig in irgendwelche Diebesaktionen hineinzuplatzen? Also offenbar passiert hier nichts, was ihr nicht mitbekommt. Wir müssen nach Hause, leider, Herr Jeitz. Morgen früh wird uns der Wächter übrigens das Gelände der alten Zeche zeigen. Dann kommt seine Ablösung und er hat Zeit für uns. Morgen. Sieht ja schön ausgeschlafen aus. Geht es Ihnen wieder besser? Ach ja, danke. Nur Hector muss heute im Haus bleiben. Der Doktor war da. Dein Verbandmädchen hat er sehr gelobt. Nun will ich euch mal die ganze Anlage bei Helligkeit zeigen. Immerhin haben hier mal 2200 Mann gearbeitet. Und das ist gar nicht so lange her. Seit in 800 Meter Tiefe Pferde gestanden haben, die Wagen mit der abgeschlagenen Kohle gezogen haben. Die Tiere kamen niemals wieder ins Tageslicht. Ich selber habe das noch erlebt. Aber das war doch Tierquälerei. Na, ganz sicher. Die Pferde wurden hier unten blind. Und Staublungen bekamen sie auch. Genau wie die Bergleute. Denn es war genauso gut Menschenquälerei, das kann ich euch sagen. Aber man hatte damals wohl keine andere Wahl, wenn man die Förderungsmenge steigern und damit das Leben der Menschen verbessern wollte. Auf Kosten der Bergarbeiter und der Pferde, die unter Tage schrecklich schuften mussten. Richtig. Und trotzdem kamen sie freiwillig zu ihrer Zeche und waren stolz auf ihren Püt. Damals war eben alles noch ganz anders. Die Pythologen waren froh, wenn sie Arbeit hatten. Und unter Tage betrug die Arbeitszeit nur 8 Stunden. Und das war viel weniger als bei den Arbeitern über Tage. Hier sieht es ja blitzsauer aus. Alles mit Fliesen belegt. Hier rechts und links waren die Zimmer der Direktoren und Bergassessoren. Und wohin führt diese Treppe? In die untere Maschinenhalle, aus der die Burschen das Buntmetall gestohlen haben. Aha. So, so. Sieh mal an. Können wir mal einen Blick darunter werfen? Das interessiert mich. Na, meinetwegen. Aber viel ist nicht mehr zu sehen. Die Maschinen sind schon abgeholt worden. Ich bleibe hier oben und warte auf euch. Maike, mach mal die Taschenlampe an. Hier ist nichts zu sehen. Doch, sieh mal hier. Das ist doch eine Patrone. Ja. Sieht aus wie Munition für ein Maschinengewehr. Na sowas. Wir sollten den Wächter fragen, ob er eine Waffe hat. Unsinn, der hat doch niemals ein so großes Ding. Steck es ein. Wir wollen uns hier erst mal umsehen. Die Patrone können wir nachher oben untersuchen. Wir müssen da hinten noch mal nachsehen. Halt, bleibt mal stehen. Seht mal, frisches Gras. Was schließt ihr daraus? Dass hier eine Wiese ist. Dass hier Menschen gewesen sind. Und zwar vor kurzer Zeit. Der Fährtensucher bei der Arbeit. Gleich erfahren wir Größe, Gewicht und Geburtstag des Mannes, der hier gewesen ist. Vielleicht auch sein Hobby. Das nicht. Aber hier waren die beiden gestern Abend. Sie haben die Falltür geöffnet und sind runtergestiegen. Das wette ich. Fasst mal an. Mal wieder eine Treppe. Kommt mit runter. Seht ihr? Lebensspuren auf der Treppe. Mhm. Hier liegt ja noch eine Menge Zeugs rum. Fässer, Kisten, Schrauben, Splinte, Eisenkram. Kann man denn sowas verkaufen, wenn man genügend davon hat? Das bringt doch nichts. Die haben bestimmt was anderes gesucht. Was ist mit euch da unten? Sucht ihr Gold? Da unten gibt's nichts außer den Kleinkram, der in einer Zeche jeden Tag gebraucht wird. Wir kommen! Ja. Waren wir in den letzten Tagen hier im Keller? Nein, nein, nein. Da unten ist keine Menschenseele. Aber am Dienstag wird das Lager geräumt. Dann ist es da unten auch leer. Diese Neuigkeit veranlasst die Funkfüchse, sich bald von Wächter Leisegänger zu verabschieden. Irgendetwas muss die Tatsache bedeuten, dass gleich nach Pfingsten auch die untere Maschinenhalle geräumt werden soll. Auf dem Heimweg gehen die Meinungen hin und her. Was war eigentlich der Plan vom Dicken, vom Dünnen und von dem unbekannten Fahrer des gelben Autos? Vielleicht klauen sie ja gar nichts, wenn sie in der Maschinenhalle verschwinden. Vielleicht spüren sie blinde Kuh da unten. Ja, vielleicht holen sie Gegenstände raus, die sie da unten versteckt haben. Keine schlechte Idee. Auf den Gedanken würde niemand kommen, der sie dort erwischt. Und was ist mit dem Sack Buntmetall, den sie weggeschleppt haben? Darüber habe ich auch schon lange nachgedacht. Könnte es nicht eine falsche Fährte sein? Damit wären sie ja tatsächlich erfolgreich gewesen. Ja, die Polizei glaubt ja wirklich nur an einen harmlosen Diebstahl von Buntmetallen. Es müsste etwas sehr Wichtiges sein, was dort versteckt ist. Und warum sollten sie es so eilig haben, die Sachen wieder rauszuholen? Ach, natürlich. Die wissen bestimmt auch, dass am Dienstag hier alles abtransportiert wird. Ja. In diesem Fall müssten sie heute Abend wiederkommen, falls sie noch nicht alles abtransportiert haben. Dann könnte einer von uns sich ja da unten einschließen lassen und die Kerle belauschen. Das ist doch wahnsinnig gefährlich. Wer würde sowas wohl tun? Na, ich zum Beispiel. Dazu müssen wir aber den Schlüssel haben. Ja, wir können ja den Nachtwächter einweihen. Der würde sofort die Polizei alarmieren. Also den Schlüssel stibitzen. Da mache ich nicht mit. Ah, das wird sich finden. Uns wird schon etwas einfallen. Jedenfalls ist die Sache verdammt eilig. Und die Arbeiterbaracke müssen wir aufs Korn nehmen. Vielleicht lässt sich dort was erfahren. Also los, es ist noch früh am Tag. Die Funkfüchse machen sich auf den Weg zur Wohnbaracke beim Stahlwerk. In der Papageiensiedlung ist man der Meinung, dass hier nur Gastarbeiter wohnen. Aber der Postbote weiß zu berichten, dass auch deutsche Arbeiter, die keine Familie haben, dort eine einfache, aber billige Unterkunft gefunden haben. Als sie sich den Baracken nähern, sehen sie verschiedene Wäschestücke im Wind flattern. Ein Gewirr von verschiedensten Sprachfetzen ist zu hören. Neugierig sehen sich die Freunde um. Man kann ja nicht wissen. Vielleicht verbringen sie den freien Tag wie die anderen auf einer Bank vor der Tür. Und Kinder da drüben. Sind das nicht zwei von unseren Gesellen? So ein breites Kreuz sieht man nicht so schnell nochmal. Natürlich, unser Dicker. Und daneben hockt der Dünne. Schade, der Fahrer des Kanarienautos ist nicht dabei. Lasst uns doch noch näher an die beiden herangehen. Ja. Sie kennen uns doch nicht. Vielleicht können wir was von ihrem Gespräch aufschnappen. Ich werde verrückt. Kommt doch das alte gelbe Postauto. Ja. Da, neben dem Laster hält es. Das ist bestimmt der Fahrer von gestern Abend. Ist der süß. Schnieke angezogen und so hübsche blonde Locken. Und einen Schnauzbart hat er und so einen feinen gelben Anzug. Entzückend. Das kann doch nicht der Fahrer von gestern Abend sein. Schaut mal, wohin er geht. Ihr beiden, hier bin ich. Hallo, Staatsunteroffizier. Schon da? Klar, du Wicht. Alles klar, Leute? Ja. Lasst uns darüber gehen, hier sind so viele Ohren. Für die Funkfüchse wird es Zeit zu verschwinden. Ihr Herumstehen könnte sonst auffallen. Dabei möchten sie zu gern etwas über die Pläne vom Geschniegelten, vom Dicken und vom Dünnen erfahren. Da sie annehmen, dass der Geschniegelte mit dem gelben Auto wieder davonfahren wird und dass die anderen ihn zum Auto begleiten werden, will sich Bohne in den daneben stehenden Lastwagen verstecken. Vielleicht gibt es bei dieser Gelegenheit etwas zu hören. Claudia, gib mal den Kassettenrekorder her. Ich nehme ihn für alle Fälle mit. Bitte bleibt mit euren Handgucken auf Empfang. Wie der Blitz rast Bohne los. Bald ist er bei dem Lastwagen, der hoffentlich an diesem Wochenende nicht benutzt werden wird. Er schwingt sich auf die Ladefläche und verschwindet hinter der grauen Plane. Funkfuchs, waren alle Füchse. Angekommen, Ausgangsbasis sehr gut. Habe durch Loch in der Plane gute Aussicht und kann bestimmt alles hören, was hier gesprochen wird. Ende. Fuchs 1 an Fuchs 2. Feinbohne, alles klar. Sei bloß vorsichtig. Wir machen jetzt Stellungswechsel zur besseren Beobachtung. Melden uns wieder. Ende. Fuchs 2 an Fuchs 1, verstanden. Meldet mir, wenn die drei Kanarienvögel ausbrechen. Ende. Fuchs 1 an Fuchs 2, haben Position erreicht. Die drei Vögel sind ausgeflogen. Gehen in Richtung gelber Vogelbauer. Fuchs 2 und Fuchs 1, in Ordnung. Sobald ich die Piepmetze sehe, schalte ich den Rekorder an, damit eventuelles Gespräch astral mitgeschnitten wird. Ende. Bohne muss nicht lange warten, bis das Dreigespann von dick, dünn und geschniegelt ganz in seiner Nähe eintrifft. Die kühnsten Erwartungen der Funkfüchse werden noch übertroffen, als Bohne nach etwa 5 Minuten zu Claudia, Bömmel und Michael zurückkommt. Ohne weitere Kommentare lässt er das Band im Rekorder zurücklaufen und spielt ihnen das Erlauschte von Anfang an vor. Wir sollten diese Milchgesichts-Hindenberg jetzt langsam abhalftern. Mir ist der Kerl zu weich. Wenn der in die Mangel genommen wird, spuckt der glatt alles aus, was er weiß. Unsinn, das kann er gar nicht, weil er selber bis zum Hals drinsteckt. Er muss weitermachen. Schließlich hat er die Idee gehabt, dieses Versteck zu benutzen. Auf alle Fälle darf er nicht wissen, wohin wir die Ballermänner bringen, wa? Hör bloß auf mit deinem dämlichen Wahn. Mensch, wenn du in meiner Gruppe gewesen wärst, hätte ich dir längst ausgebläut. Darauf kannst du Gift nehmen. Kann doch nichts dafür, Bastian. Das ist eben so eine Angewohnheit, wa? Und der Offizier Heimann hat das auch versucht. Hat nichts genutzt, wa? Ich bin nur ordentlich wütend auf ihn geworden, weil er mich so gepiesackt hat. Deshalb trägt er auch das Ding mit dir hier. Schließlich hat er ja in der fraglichen Nacht Wache gehabt, als wir die Ballermänner geklaut haben. Das wird ihm noch lange Zeit ordentlich Ärger einbringen, wa? Wir werden sehen, dass wir heute Abend alleine fertig werden. Wa? Vielleicht schaffen wir es bis 22:30. Dann steht der Milchgesicht hier Paul im Regen und hat dann hoffentlich endlich die Nase voll. Ist das ein Wort? Klar. Oh, Mensch. Mensch, Rudi. Kommst du um 9 bei mir vorbei mit der gelben Kiste? In Ordnung. Sei pünktlich. Dann fahren wir Richtung Alter Förderkorb und holen uns die Ballermänner. Ich bin ja verdammt froh, dass wir die Munitionskästen schon draußen haben. Wenn Dienstag doch geräumt wird, ist sowieso der Ofen aus. Glaubst du nicht, dass die Polizei uns auflauern wird? Mensch, die hat doch anderes zu tun, als einem Buntmetalldiebstahl hinterher zu laufen. Der Sack mit dem Zeugs, das wir hinter den Loren versteckt haben, hat sie auf eine falsche Fährte gelockt. Wir werden schon ungesehen hinkommen. Und wenn wir erst im alten Kabelschacht sitzen, findet uns niemand, auch wenn sie die ganze Halle auf den Kopf stellen. Also bis um 9. Ist ja fantastisch. Wir haben also erstmal die Namen. Ehemaliger Stabsunteroffizier Sebastian Knorr. Also der Dicke heißt Rudi und hat Bastian beim Kommiss kennengelernt. Er hat eine Wut auf seinen ehemaligen Ausbilder. Und der kleine Dünne heißt Paul Zinnenberg. Hat den beiden irgendeinen wichtigen Tipp gegeben und ist ihnen jetzt lästig. Was haben sie denn nun eigentlich geklaut? Was wollen sie wegschaffen? Boah, du bist vielleicht schwer von Begriff. Ballermänner, das sind irgendwelche Dinge zum Schießen. Ballermänner und Munition haben sie von einem Lager der Bundeswehr gestohlen, als Unteroffizier Heimann Wache ging. Ich sage euch, Waffen, das ist für uns ein paar Nummern zu groß. Da muss sofort die Polizei her. Ja, nun wartet doch erst mal und lasst uns die Sache zu Ende besprechen. Dieser Kabelschacht müsste doch zu finden sein. Jetzt fällt mir was ein. Vor ein paar Wochen waren die Zeitungen doch voll davon, dass offenbar geländekundige Gangster das Bundeswehrdepot am Rhein überfallen haben. Damals sind Maschinenpistolen, etliche Pistolen und eine Kiste Munition geklaut worden. Na, das ist aber weit hergeholt. Das muss ja mit unserer Sache nichts zu tun haben. Das finde ich nicht. Denk doch mal nach. Die beiden waren bei der Bundeswehr. Sie sprechen von Ballermännern und Munition, die sie versteckt haben. Und jetzt, wo die Zeche geräumt wird, in Sicherheit bringen müssen. Ja, stimmt. Ja, und die Sache mit dem Buntmetall ist auch geklärt. Von dem kleinen Paul haben sie den Tipp mit dem Versteck. Der hat doch aber noch nie gearbeitet. Der ist doch höchstens 16. Ja, stimmt. Die Funkfüchse haben während dieser Debatte den Heimweg angetreten. Bevor sie sich zum Mittagessen in ihre Elternhäuser begeben, wälzen sie bei Bömmel das Telefonbuch. Mach mal zu. Ja, schon gut. Beeil dich. Noch nicht. Hier, Zinnenberg. Friedrich, Lehrer. Zinnenberg, Hans, Kaufmann. Zinnenberg, Julius, Amstrad. Zinnenberg, Wilm, Berg, Assessor. Na, was sagt ihr nun? Mensch. Ich möchte die Lokalredaktion, bitte. Die Allgemeine Zeitung. Hier spricht Claudia Becker. Guten Tag. Wir machen eine Klassenarbeit über das Bergwerksterben hier im Gebiet. Ich möchte einige Unterlagen über die Zeche Fröhliche Morgensonne. Könnten Sie mir vielleicht sagen, ob Herr Bergassessor Zinnberg zuletzt dort tätig war? Ja, ich warte. Ja? Ist ja ein Ding. Aha, ich danke Ihnen sehr. So viel ist also klar. Unser Milchgesicht Paul konnte von seinem alten Herrn Unterlagen von diesem Kabelschacht bekommen. Und bestimmt auch irgendwie den Schlüssel. Er hat das Versteck ausbaldowert. An ihn müssen wir uns halten. Wir müssen die Burschen beobachten, wenn sie dort eindringen. Dazu brauchen wir den Schlüssel. Und den müssen wir nun leider Wächter Leisegänge für kurze Zeit klauen. Ich sehe es ein, aber es ist nicht sehr schön. Die vier Funkfüchse hacken einen aufregenden Schlachtplan aus. Michael wird sich mit dem vom Wächter gemausten Schlüssel in der Maschinenhalle einschließen und die Ereignisse aus nächster Nähe beobachten. Bis Michael dort seinen Posten bezogen hat, werden Claudia, Bömmel und Bohne mit Wächter Leisegänger ein freundliches Gespräch führen. Später muss ich dann eine Gelegenheit finden, den Schlüssel wieder an seinen Haken zu hängen. Um 9 Uhr machen sie sich auf den Weg. Jetzt will auch Bastian den dicken Rudi aufnehmen. Alles läuft planmäßig und Michael muss während der langen Wartezeit in der etwas unheimlichen Halle viel Geduld aufbringen. Claudia, Bömmel und Bohne haben inzwischen den Funkkontakt mit Michael geprüft. Die Anfahrtstrecke zur alten Zeche Fröhliche Morgensonne haben sie nun unter Beobachtung. Funkfuchs 1 an Fuchs 3. Es ist 21.23 Uhr. Es nähert sich ein gelbes Postauto. Hält! Der Dicke und Bastian steigen aus. Jetzt klettern sie über den Zaun. Sie werden gleich an der Tür sein. 351, verstanden. Geh in Deckung und schalte Rekorde ein. Er liegt neben der Fallschirme drei. Cheerio. Komm, Bömmel, wir können jetzt mal im gelben Wagen nachsehen, was die Galgenvögel da drin haben. Die Luft ist rein. Zwei Kisten sind drin, aber finster ist hier wie im Bärenpopo. Wart mal, ich komme auch rein. Was dachtest du dir? Mist, verflitzter. Was ist denn los? Ich kann ja gar nichts mehr sehen. Mensch, ich bin an die Tür gekommen. Sie ist zugeschnappt und ich bekomme sie jetzt nicht mehr auf. Was macht ihr denn da? Wollt ihr das Auto auseinandernehmen? Die Tür ist zu und wenn wir sie jetzt nicht aufbekommen, ehe die beiden... Bist du verrückt? Du kannst die beiden noch nicht aufhalten. Geh in Deckung. Mist, was jetzt? Jetzt sitzt Bömmel in der Falle. Wir müssen hinterher. Nein, zuerst müssen wir Michael raushelfen. Der wartet doch auf unseren Anruf. Fuchs 2 und Fuchs 3, komm. Fuchs 3 und Fuchs 2, habe den Lärm und die Schüsse gehört. Ist die Luft rein? Roger. Fuchs 2 und Fuchs 3, Luft ist rein, du kannst kommen. Aber beeil dich. Ich muckle inzwischen den Schlüssel wieder an seinen Platz. Komme sofort. Wir treffen uns mit Michael am Zaun, wo der Durchschlupf ist. Was ist? Wo ist Bömmel? Er steckt im Postwagen. Er wollte nachsehen, was drin ist. Ich wollte hinterher. Da ist die Tür zugeknallt. Wir konnten sie nicht wieder aufkriegen. Und da kam auch schon Rudi und Bastian. Und fuhren wie der Teufel ab, weil ja der Leisegänger hinter ihnen her war. Ich fahre sofort mit dem Mofa los zu den Baracken und schaue nach. Wenn wir Bömmel nicht sofort frei bekommen, müssen wir zur Polizei gehen. Da hilft nichts. Wir treffen uns dort. Na, werden wir Bömmel heraushauen können? Oh, wie ich den kenne, wird er sich schon durchwursteln. Während sich die Freunde begründete Sorgen machen, schunkelt Bömmel auf seiner unfreiwilligen Reise über eine unbekannte Straße. Trotz des Radaus, den der altersschwache und ungepflegte Motor macht, kann er das Gespräch des ehemaligen Stabsunteroffiziers Bastian mit dem dicken Rudi verfolgen. Du hättest ihm eins auf den Rüssel geben sollen, Bastian. Ach, Unsinn. Der arme Alter hat doch keine Chance mit seiner Gaspistole. Das schaffst du doch. Ach, Mensch, du immer mit deiner blöden Rücksicht. Seid bei mir, Stein? Geht nicht, du fährst mit zu mir. Wir müssen den Frühschlüssel noch heute wiederholen. Weißt du, was Dienstag alles abtransportiert wird aus der alten Zeche? Glaubst du nicht, dass die Polizei jetzt alles abgeriegelt hat? Auf keinen Fall. Die rechnen doch nicht damit, dass fast gestellte Diebe noch in derselben Nacht zurückkommen. Darin liegt auch unsere große Chance. Und für gewöhnliche Grundmetalldiebe stellen die auch keine besondere Wache auf. Vielleicht drehen sie noch eine extra Runde, um uns zu suchen. Mehr bestimmt nicht. Also raus jetzt. Was für ein Glück, dass die beiden gleich ans Ausladen gegangen sind und dazu die Tür öffnen mussten. So konnte ich gleich rauswitschen. Alter Knabe, hatten wir einen Bammel, dass dir was passiert? Au, ja, mir war auch nicht sehr wohl. Fuchs 3 und Fuchs 2, kommen. Fuchs 1, was liegt an? Fuchs 3 und Fuchs 2, ich habe Bömmel. Er konnte aus dem Kanarienvogel entfleuchen und ist okay. Wir kommen zu euch, bleibt am Standort. Ich lasse Bömmel fahren und laufe nebenher, wir sind gleich da. Bald darauf können auch die Geschwister Bömmel wieder begrüßen. Bömmel berichtet, was passiert ist und was er im Auto erlauscht hat. Nachdenklich schweigen die Freunde eine Weile. Wir müssen ihnen zuvorkommen und die Waffen aus dem Kabelschacht sicherstellen. Sonst schießen sie womöglich damit, falls man sie beim Abtransport erwischt und stellt. Du, da hast du sicher recht. Aber wie sollen wir die Burschen finden? Ganz einfach. Du, Bohne, hast doch in deinem Lastwagen versteckt mitbekommen, dass das kleine Paulchen um 10:30 am alten Posten, von wo er das Pförtner aus dem Auge behalten kann, sein soll. Dort müssten wir ihn also jetzt aufspüren können. So viele Möglichkeiten gibt es ja nicht, sich dort zu verstecken. Wir gehen jetzt los und quetschen ihn aus. Du meinst, dass er alles verraten wird? Und ob. Das lass nur unsere Sorge sein. So, lasst uns jetzt starten. Ich schlage vor, dass Michael den Wortführer macht. Besser, wenn nur einer mit ihm spricht. Wir dürfen nichts verderben. Gut, dann fahre ich vor, suche ihn und eröffne das Gespräch. Ihr kommt Glasen nach und kommt zum Vorschein, wenn ich einmal pfeife. So. Es ist bereits 10:30. Deshalb schwingt sich Michael auf sein knatterndes Stahlross. Bohne, Bömmel und Claudia bewegen sich zu Fuß zum alten Förderturm, der im hellen Mondlicht geheimnisvoll blinkt. Leise schleichen sie sich an der dichten Weißdornhecke entlang. Hier irgendwo müsste Paulchen Zinnenberg eigentlich stecken. Ein Polizeiauto verlässt durch das große Tor die Zeche. Die Suche nach den Eindringlingen ist also tatsächlich abgebrochen worden. Michael hat inzwischen Paul gefunden, der sich geschickt hinter einem blühenden Busch hingehockt hat. Hallo, Paul. Bin ich erschrocken. Woher kennst du mich denn? Bastian und Rudi haben mir gesagt, dass ich dich hier treffen würde. Was? Haben sie auch gesagt, wozu ich hier bin? Na klar, sie waren vor einer knappen Stunde schon einmal hier. Aber sie sind gesehen worden und die Polente hat sie verjagt. Sie mussten sich absetzen und haben mich beauftragt, die Pistolen zu holen. Du sollst mir den Schlüssel geben. Ihren haben sie nämlich auf der Flucht verloren. Das gibt's doch nicht. Also her mit dem Schlüssel. Du sollst mich und meine Freunde führen, weil wir uns im Kabelschacht nicht auskennen. Nicht zu machen. Ich habe das Versteck besorgt und den Schlüssel nachmachen lassen, aber da unten reingehen tue ich auf keinen Fall. Du musst aber. Wir müssen die Waffen schnappen, bevor die beiden sie holen und womöglich an Terroristen oder Bankräuber verscherbeln. Was? So ein Quatsch. Sie haben die Waffen und die Munition nur aus Jux geklaut, weil sie den Wachhabenden eins auswischen wollten. Denkste, sie wollen die Waffen verscheuern. Was dann damit angestellt wird, ist ihnen ganz Schnuppe. Und du hast die Finger mit drin. Das kostet dich ein paar Jährchen. Oh. Nein. Oh, wie schrecklich. Du gehörst also nicht zu denen? Nein, wir sind die Funkfüchse und haben euch eingekreist. Wir können der Polizei das Kennzeichen des Postwagens und die Anschriften der beiden jederzeit geben. Heute Nacht werden sie unter Garantie gestellt. Waffenraub und Unterstützung von terroristischen Vereinigungen. Das ist ein schlimmes Konto, auch für dich. Und das sind meine Freunde, die Funkfüchse. Und nun raus mit dem Schlüssel. Oh, was soll ich denn bloß tun? Die werden mich umbringen, wenn sie erfahren, dass ich sie verraten habe. Sie werden nichts dergleichen tun. Wir werden dafür sorgen, dass es dir nicht an den Kragen geht. Denn im Grunde sind sie Feiglinge. Außerdem wird die Polizei sie garantiert heute Nacht schnappen. Dann können sie sich sowieso nicht mehr an dir rächen. Gut, dann bringe ich euch hin. Hier ist die Karte mit den Lageplänen. Hier ist der Maschinenraum. Dort ist der Gang zum Unterraum mit dem alten Material, das dort noch lagert. Unter dem Verteilerkasten hier ist eine Klappe. Durch die kommt man in den Kabelschacht. In der Baugrube in der Ecke dort stehen die Pistolen. Sie sind wasserdicht in Wachstuch verpackt. Und wir haben gedacht, sie würden Altmetall klauen. Das war nur zur Tarnung. In Wirklichkeit haben sie schon den ersten Haufen Waffen, die Handgranaten und die Nebeltöpfe geholt. So, du gehst jetzt mit uns. Wir beide gehen mit und holen die Waffen heraus. Claudia und Michael bleiben hier zurück und warnen uns, sobald die anderen auftauchen. Bömmel, Paul und ich werden die Tür der Maschinenhalle von innen wieder verschließen, damit der Wächter beim Rundgang nicht vorzeitig aufmerksam wird. Die Aktion läuft hervorragend. Claudia und Michael beziehen Posten an einer Ecke der Weißdornhecke, von wo sie einen guten Überblick haben. Bohne und Paul sind mit einer starken Taschenlampe in den alten Kabelschacht geklettert und beginnen, Bömmel die Päckchen mit den Pistolen in den Maschinenraum hinaufzureichen. Bömmel ist oben geblieben, um die Verbindung mit Michael und Claudia halten zu können. Fuchs 3 und Fuchs 1, kommen! Funkfuchs 1 und Fuchs 3 haben alle Wachstuchpäckchen in die Maschinenhalle abtransportiert. Suchen jetzt nach einem guten Versteck. Wächter sein Runter gemacht, ist wieder in seinem Häuschen. Höre hinten Kanarien Vögel kommen. Typisches Geräusch von dem alten Kasten. Vermute, dass Bastian und Rudi jetzt ankämpfen. So, komm auch rauf, Paul. Das hätten wir. Machen wir die Klappe wieder zu und warten wir ab. Sind die Kerle nicht bewaffnet? Nein, da fährt Bastian nicht. Das hat dem dicken Rudi gar nicht gepasst. Dort hinten stehen halbleere Tierfässer. Die können wir als Versteck für die Pistolen benutzen. Das ist gut. 3-1-6-1. Kanarienvogel steht 30 Meter von uns entfernt. Die Burschen steigen soeben aus, tragen Säcke auf den Schultern und rennen in Richtung Maschinen aus. Roger. Funkfuchs 1 an Fuchs 3. Sobald sie im Maschinenraum sind, rennt ihr zu Leisegänger und ruft von dort aus die Polizei. Im Himmels Willen, auf euch auf. Roger. Wo können wir uns hier am besten verstecken? Drüben hinter den Stellagen sind wir sicher. Daran reicht auch ihr starker Scheinwerfer nicht. Ein Laut von dir, Paul, und ich verrate den beiden, wer sie verpfiffen hat. Keine Bange. Los! bist. Beeil dir. Sonst kommen wir mit den Pistolen und knallen dir hin von Latz. Du willst uns nur Angst machen, wa? Ich mach nicht auf. Ich mach nicht mehr mit. Ihr seid Verbrecher. Ihr wollt gar keinen Streich spielen. Ihr wollt die Waffen Verbrechern verkaufen. Ich mach nicht mehr mit. Wer hat dir denn das erzählt? Sowas würden wir doch nie machen. Lass uns raus. Soll dein Schaden nicht sein. Nein, ich mach nicht auf. Ihr habt mich belogen. Jetzt ist Sätze. Ihr Lische kriegt er durch den Wolf. Lass mich mal. Hört ihr mich? Lass uns raus. Beeil dir. Nein, die Polizei ist verständigt. Sie wird gleich hier sein und euch in Empfang nehmen. Fein, dass ihr in die Falle getappt seid. Die Ballermänner, wa? Dann schießen wir uns den Weg frei, wa? Guten Erfolg. Von Fuchs 1 an Fuchs 3, kommen. Los, hab Bewegung. Sie sitzen in der Falle. Ruft die Polizei. Sie soll am Hintereingang reinkommen und auch das gelbe Auto sichern. Passt auf euch auf. Ja, passt auf euch auf. Hand in Hand laufen Claudia und Michael zum Haupttor der alten Zeche. Sie klingeln und der alte Wächter macht ihnen auf, nachdem er die grelle Beleuchtung des Geländes eingeschaltet hat. Beruhigt steckt er seine Waffe wieder ins Schubfach und freut sich auf ein kleines Schwätzchen mit seinen jungen Freunden. Aber dazu soll es nicht kommen. Wir müssen Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Die Diebe sind wieder in der Maschinenhalle und... Ist ausgeschlossen. Es ist alles abgeschlossen und die Polizei hat vorhin nichts finden können. Aber die Bande hat einen Schlüssel. Bohne und Bömmel haben sie gestellt und im Kabelschacht eingesperrt. Jetzt müssen sie dringend von der Polizei abgeholt werden. Die Polizei wird mir kein Wort glauben. Und wirklich sind die Beamten sehr ungläubig, als sie erst von Wächter Leisegänger und dann von Michael hören müssen, dass das Zechengelände schon wieder von Dieben heimgesucht wird. Auf die Stichworte Waffen und Einbruch ins Bundeswehrdepot allerdings verspricht der diensthabende Polizist, sofort eine Polizeiwagenbesatzung zum Gelände am Förderturm zu schicken. Bömmel und Bohne befinden sich in unangenehmer Situation. Bastian und Rudi haben nach anfänglichem Bitten und Toben damit begonnen, die Falltür mit schweren Gegenständen zu bearbeiten, um dem Gefängnis entfliehen zu können. Meint ihr, dass die beiden sich befreien können? Dann geht's mir aber dreckig. Ach was, sie haben schon aufgegeben. So leicht! So leicht! So leicht! Die Falltür hebt sich. Aber der Riegel ist fest. Was sollen wir bloß tun? Draufspringen! Wir müssen mit aller Kraft auf die Falltür springen. Sonst rollen sie die Falltür so aus, dass der Riegel aufspringt. Hier sind wir. Halten Sie fest? Schnell, schnell. Wir müssen sehen, dass sie die Falltür nicht aufstemmen können. Hört doch mal zu. Wenn ihr uns rauslasst, bekommt ihr 2000 Mark da auf die Hand. Kommt nicht in die Tüte. Wir liefern euch der Polizei ab. Puh, bin ich ins Schwitzen gekommen. Funkfüchse haben ja schon ähnliche Situationen erlebt. Aber nun fühlen sie sich doch wie in einem Krimi, als die Polizisten die Männer im Kabelschacht auffordern, einzeln mit erhobenen Händen herauszukommen. Sollten sie versuchen, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, werden wir sofort schießen, hat sogar ein Beamter gerufen. Natürlich behaupten Bastian und Rudi, sie hätten es nur auf Altmetall abgesehen. Hier können wieder einmal die Funkfüchse eingreifen. Sie berichten der Reihe nach ihre Entdeckungen und zeigen schließlich den Polizisten die Tonne mit den Wachstuchpäckchen, in denen sich die Pistolen befinden. Paul kann melden, wo die in den letzten Tagen abtransportierten Dinge versteckt wurden. Das eigentliche Protokoll soll am ersten Tag nach Pfingsten im Präsidium aufgenommen werden. Dazu sollen die Kinder ihre Väter mitbringen. Ein inzwischen eingetroffener zweiter Polizeiwagen fährt die Kinder zurück in die Papageiensiedlung. Was ist passiert, Herr Wachmeister? Sie haben die Waffendiebe geschnappt, Vater. Wir konnten einfach nicht eher kommen. Schließlich mussten wir der Polizei doch alles in Ruhe berichten. Wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? So geht's nicht weiter. Wir geben die Kinder deshalb persönlich ab und müssen den Eltern sagen, dass sie sich vorbildlich benommen haben. Würden Sie die Kinder den übrigen Eltern bitte übergeben, mit einem Gruß der Polizei? Mach ich. Überall gab es an diesem späten Abend ein Donnerwetter. Denn natürlich hatten sich die Eltern Sorgen gemacht. Claudia und Bohne bekamen sogar für die beiden Pfingstfeiertage Hausarrest. Allerdings durften sie Besuch von Bömmel und Michael bekommen. Diesmal musste das Ende einer Aktion also außerhalb von Luigis Eisdiele und ohne sein berühmtes Pistazieneis begangen werden. Ganz zufällig kommen Herr Jeitz und Michaels Eltern vorbei. Der hervorragende Erdbeerkuchen von Frau Becker, dazu ein schönes Glas Wein für die Erwachsenen, lässt alle vergessen, wie viel Aufregung und Ärger es um die Operation Förderkorb gegeben hat. Filmreife Flucht falschen Feldwebels. Fette Flasche findet Funkfüchse furchterregend. Nicht Feldwebel, Vater, Stabsunteroffizier.